Über zum Teufel! Kabumm, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kabumm, Junge! Heute reden wir über die ganzen vielen Star Wars-Spiele. Da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den wohl größten Star Wars-Geek eingeladen, den ich kenne. Und zwar den guten Sir Maniac. Hi, Sir. Hallo. Dann kennst du offenbar keine besonders großen Star Wars-Geeks. Weil so ein schlimmer Geek bin ich gar nicht. Na, ich kenne nur dich als Mega-Star Wars-Geek eigentlich. Okay, gut, okay. Was war denn dein allererstes Star Wars-Spiel? Star Wars-Spiel? Ja. Muss ich glatt überlegen. Ich glaube, das war sogar TIE Fighter. TIE Fighter? Ja. Oh, von 94 damals. Oder was doch? X-Wing? Also X-Wing hatte ich nicht, konnte ich nicht spielen. Kann natürlich sein, dass ich so diese Billig-Star Wars, so Super Star Wars und Empire Strikes Back, dass ich das vorher schon mal in die Flossen bekommen habe. Aber so richtig exzessiv gespielt war es, glaube ich, tatsächlich TIE Fighter. Okay. Ja. Mein erstes war tatsächlich Super Star Wars für das Super Nintendo damals. Hm. Das war ziemlich geil. Bockschwer. Ja, das gehört sich so. Ja, es war bockschwer. Es war sehr seltsam, weil du hast in irgendeinem bestimmten Abschnitt hast du Darth Vader getroffen. Wenn du ihn besiegt hast, hat er sich in einen Skorpion verwandelt und ist weggelaufen. Ja, an die Szene erinnern wir uns doch alle im Film. Ja, total. Unglaublich. Es gibt Milliarden Star Wars-Spiele. Also es gibt, wenn man sich so die Liste anguckt, die wir natürlich im Kopf haben und nicht auf Wikipedia nachschauen. Nein, wir haben jetzt nicht Wikipedia offen, oder? Niemand hat Wikipedia offen. Ja, es gibt einen Haufen Spiele. Also wenn man sich ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten an, was hier aufgelistet ist. Star Wars The Empire Strikes Back von 1982, das ist ein Shoot'em Up, gab es für den Atari und den Intellivision, was auch immer das sein soll, habe ich noch nie gehört davon. Jetzt müssten wir Dennis Paula dabei haben, der könnte uns das wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich noch ein Ding davon zu Hause stehen, ich kenne den noch. Vermutlich, ja. Grüße ja, von hier aus. Ja, der hat ja auch auf seinem YouTube-Channel einen Haufen dieser Spiele gespielt, glaube ich, gell? Ja, das Atari-Ding, das kannst du dir auf dem, also diese Atari-Spiele, die haben sie definitiv gespielt, die sehen grauenvoll aus. Aber es ist halt Atari. Ja, es ist Atari, das sind Klötzchen, wo man meinen könnte, es würde irgendwas ergeben. Ja, also die habe ich definitiv nicht gespielt. Ja, da hätten wir dann noch, das sind halt diese ganzen Atari-Spiele, das sind so, weiß ich, sind das so eine Art Shoot'em-ups oder sowas? Oder Pixel-Shoot'em-ups, dass du einen Pixel hast, der auf einen anderen Pixel schießt? Oder? Ja, ich glaube ja. Also ich glaube, interessant wird es erst ab diesem Star Wars-Ding und also ich glaube ab dem Namco-Spiel fürs NES. Was aber noch nicht das Super Star Wars ist. Das kam ja erst 1992. Richtig, ja. Wenn man sich da übrigens mal ein paar Sachen anschauen möchte, wie die übrigens aussehen, sollte man sich tatsächlich mal die Videos anschauen vom Angry Video Game Nerd. Der hat nämlich ein Star Wars Ding gemacht zu den ganzen Star Wars Spielen. War auch sehr interessant. Also auch von den Sachen her, die er da gezeigt hat, dass es auch ziemlich viel Crap gab. Oh ja. Ein Haufen Rotz, den es aber nur gab. Das erste richtige 3D-Star Wars-Spiel, was ich gespielt habe, war Rogue Squadron. Echt? Ja. Ganz spät. Das war sehr, sehr spät. Ja, das hat. Also, das erste, was so rauskam, wäre jetzt X-Wing. Also, wenn ich jetzt so die. Also, das ist auch tatsächlich. Hab ich nie gespielt, eigentlich, X-Wing. Ich hab's bei einem Kollegen damals beobachtet und war irgendwie immer zu doof für das Spiel. Also, ich hab halt dann später TIE Fighter gespielt, klar. Mhm. X-Wing, das war halt damals die Zeit. Wir wussten es nicht besser. Damals waren halt Flugsimulatoren und Weltraumflugsimulatoren. Das war das große Ding damals. Ja, stimmt. Ja, Simulatorenspiele waren damals mega. Ja. Also damals diese Zweierpaarung Strike Commander und Wing Commander von Origin. Ja. Stimmt. Ja, halt gut, so X-Wing habe ich nie gespielt. Ich habe nur mal was davon gesehen. Es sieht ziemlich. Es besteht eigentlich nur aus Linien. irgendwie, das Spiel. Ja, es ist irgendwie erschreckend, wie das heutzutage. Also man hat das immer noch so im Kopf, aber wenn man sich das Ganze dann heute anguckt, ja. Autsch. Ja, das ist nicht das Spiel, was ich damals gespielt habe. Das damalige Spiel hatte voll die geile Grafik. Ja, das weiß so ich noch ganz genau. Ja, so ist das mit vielen Spielen, die du dir heute noch mal anguckst, wo du dir vorher dachtest, boah, das Spiel sah so geil aus. Und dann, ja, spielst du das, dann spielst du das, denkst du so, warum ist das so hässlich? Was zur Hölle ist passiert? Hast du Rebel Assault gespielt? Das sagt mir sogar was. Das erste habe ich nicht gespielt, weil ich war doch nicht Krösus. Wer hatte denn damals ein... Das war ja das erste Spiel, was damals auf CD-ROM rauskam. Für MS-DOS und Sega-CD sogar. Heieiei. Ja, ja, das war, glaube ich, weiß nicht, sogar das allererste CD-ROM-Spiel. Was war ein Rebel Assault eigentlich nochmal? War das auch so Flugsimulator oder Rail-Shooter? Oder? Genau. War eines der ersten ersten Spiele, die ausschließlich auf CD-ROM veröffentlicht wurden. Die hohe Speicherkapazität der CD-ROM ermöglichte es den Entwicklern, für die Inszenierung Realfilmsequenzen zu verwenden. Darüber hinaus wurden auch gerenderte Zwischensequenzen gezeigt, was damals keineswegs üblich war. Aber sie durften, glaube ich, nichts Neues für das erste Rebel Assault drehen. Ja, so damals haben sie ja mit Sega CD unter anderem haben sie ja angefangen, Realfilm-Szenen zu drehen, die meistens grauenhaft waren. Ja, das haben sie bei Rebel Assault 2 erst gedurft. Neue, okay. Wirklich neue Sachen drehen. Du hattest halt einen vorgegebenen Flug, den konntest du minimal beeinflussen und hast dann, also im Prinzip was ein Moorhuhn mit einem festen Pfad. Okay. Also ein Rail-Shooter. Ja, im Prinzip ja. Das heißt, du wurdest an der Linie langgezogen, hast halt alles abgeballert und dann ging es ins nächste Level über mit der nächsten Zwischensequenz, mit den nächsten schlechten Schauspielern. Ja gut, in dem Spiel halt nicht, weil durften sie damals noch nicht im ersten Teil. Im zweiten haben sie es dann gemacht. Im ersten, stimmt das. Was ich hier noch dann sehe, was eins der Spiele ist, die du mir mal vor einer ewigen Zeit mal ins Team geschenkt hast, war Dark Forces. Das war tatsächlich eins der besten Spiele tatsächlich. Ja, ja. Auch wenn man das Gefühl hat, dass sich da teilweise kein Mensch mehr daran erinnert. Nee, weil sie alle nur Jedi Knight kennen. Ja, und dabei ist Jedi Knight Teil 2. Ja, richtig. Jedi Knight ist tatsächlich Dark Forces Teil 2, aber an Dark Forces schien sich lange Zeit kein Mensch mehr zu erinnern. Dark Forces haben sie jetzt letztes Jahr erst wieder ausgekramt, als es um Rogue One ging. Weil interessanterweise klaut man nämlich im ersten Level von Dark Forces die Todessternpläne. Ah, okay. Und, da war das auch auf dieser Basis und so weiter. Ja. Gut, man war jetzt nicht Jyn Erso, aber es gab eine Jyn Erso. Oh, okay. Und, also so ein bisschen Verbeugung haben sie dann gemacht. Was ich auch gesehen habe... Kann ich heute nicht mehr spielen, weil man heutzutage, also Dark Forces, also damals hat man alles nur mit Tastatur gespielt. Das war normal. Ja. Bei den Shooter mit Tastatur, weil rauf und runter gucken gab es ja teilweise gar nicht. Nee, es gab ja nur gerade ausschauen. Das war's. Also WASD, Maussteuerung... Geht. Deswegen kann ich das heute gar nicht mehr spielen. Es geht. Also das Spiel zum Beispiel auf Steam wird direkt mit DOSBox und Einstellungen mitgeliefert, dass du es wunderbar spielen kannst. Okay. Was ich jetzt hier sehe, Shadows of the Empire, das gab es damals für ein N64 und halt für Windows. Mhm. Das war ein okayer Shooter eigentlich. Das war so ein Third-Person-Shooter. Ja, also bei Shadows of the Empire, also ich habe das zwar, aber das ist zu dem Zeitpunkt, als ich es dann gekriegt habe, eher nur so ein Sammelobjekt gewesen. Und wirklich, ja, man kann es halt spielen, aber naja. Ist jetzt auch auf Steam wieder erhältlich für ein paar Euro, habe ich gesehen. Ja, ich habe das noch in der CD-Version hier rumstehen. Ja. Shadows of the Empire war sowieso interessant, weil 1997 oder beziehungsweise 1996 hat LucasArts irgendwie so getan, als ob ein Film rauskommen würde. Es gab einen Soundtrack, es gab ein Comic, es gab ein Buch, es gab ein Spiel. Also es gab im Prinzip alles, bis auf den Film. Also das spielte zwischen Episode 1 und 2 Nee, zwischen Episode 2 und 3, soweit ich weiß. Genau. Shadows of the Empire, ehrlich? Ja. Ha, huh, okay. Also setzt tatsächlich mit Episode 5 Schlacht um Hoth ein. Und dann geht's halt eben darum, weil es ist halt kein, kein Han Solo dabei. Und dann gab's halt diesen Dash Rengar. Nee, nicht Dash Rengar. Stimmt, ja, ja. Da gab's irgend so ein, das war halt auch so, halt so ein Der Ersatz Han Solo, wie hieß der nochmal? Warte mal. Alter, darf nicht wahr sein. Rendar? Glaube. Nee, die Handlung setzt zu Beginn von Episode 5 ein, mit der Schlacht auf Hoth. Ja, sag ich doch. Und spielt aber dazwischen. Also, da setzt es halt ein, aber der Hauptteil spielt tatsächlich dazwischen, weil Han halt eben eingefroren ist. Ja, Dash Rendar. Dash Rendar, also was doch Dash Rendar. Ja, Dash Rendar. Genau, der irgendwie auch so einen quasi Millennium Falcon hat und naja. Also oh, so ein Zufall. Ja, ja. Ist alles nicht mehr Kanon. Im Kanon. Ja, das weiß ich ja. Dann gab es das Spiel, was ich damals sehr, sehr oft gespielt habe, wo ich sogar einen lustigen Bug hatte in dem Spiel, und zwar Jedi Knight Dark Forces 2. Mhm. Es hieß übrigens überall nur Jedi Knight, deswegen war ich sehr verwirrt, als ich das Spiel dann startete. Und das auf einmal hieß, ja, das ist Cal Katarn und ja, den kennt man ja. Also, wer? wer ist das? Den kenn ich nicht, nie gehört von dem. Ja, aber du hast in diesem Jedi Knight-Ding immer noch Dark Forces 2 drinstehen. Richtig, ja. Das habe ich damals, das ist Ewigkeiten her, da gab's das mal, kennst du noch diese Pyramide gibt's ja noch mit den Billigspielen. Mhm. Und da gab's damals so eine Sammlung, so um die 2000 rum, 2004 oder so, gab's so eine Sammlung mit Dark Forces, Shadows of the Empire, Jedi Knight 2. Okay, nie gehabt. Das war in einer richtig fetten Box war das drin, kostete 10 Euro, war ab 18 und habe ich damals geschenkt gekriegt. Da habe ich damals Jedi Knight 1 gespielt und da hatte ich lustigerweise, ich habe halt gecheatet sofort am Anfang, weil ich wissen wollte, wie die ganzen Waffen sind und so weiter. Und da hatte ich halt das Laserschwert und das war oben abgeknickt. Ja. Okay. Das hatte oben, also es ging halt bis zum Bildschirmrand. Da hast du Jar Jar Binks Laserschwert erwischt. Vermutlich, ja. Das war so klick abgeknickt. Okay. Aber es war ein okayer Shooter. Er war für mich relativ unverständlich, weil ich zu der Zeit so gut wie kein Englisch konnte und das Spiel komplett auf Englisch war. Auch mit Realfilmszenen drin und auch mit guten und bösen Ende, soweit ich noch weiß. Weil ja, du konntest, glaube ich, an einer Stelle konntest du, glaube ich, die Tuss, mit der du rumgelaufen bist, konntest du umbringen und da wurdest du dann der Böse. Genau. Du hattest ja die Möglichkeit, irgendwie dunkler Jedi zu werden oder heller Jedi, damals nannte man. Also es gab schon Lord der Sith, aber so das mit den Sith, das war damals noch nicht so. Richtig, ja. Ich find's lustig, dass du auf der Liste einen übersprungen hast. Wer? Hast du es mit Absicht gemacht, oder? Meinst du? Du hast das großartige Star Wars Masters of Terras Kasi. Habe ich nie gehört davon. Oh, ich habe das tatsächlich mal gespielt. Was ist das? Abgesehen davon, gut, ich meine, es sind Amerikaner, die wissen wahrscheinlich nicht, wie albern diese Kampfsportart klingt. Also Terras Kasi ist tatsächlich immer noch kanonisch. Sag bitte nicht, dass es ein Fightspiel ist. Das ist im Prinzip Mortal Kombat mit Star Wars. Ach du Scheiße. nur ohne Mortal und ja, schon mit Kombat, aber ja, du machst halt Karate und mit... Oh Gott, war das auch mit Realschauspielern gedreht, so wie Mortal Kombat? Nee, aber es sah grauenvoll aus. Ach du Scheiße. Sah einfach nur scheiße aus. Das war halt... Fürchterlich. Oh, ja, ich sehe ja gerade noch Yoda-Stories. Das war richtig furchtbar. Das habe ich nie in den Pfoten gekriegt. Das ist absolut belanglos, das Spiel. Das ist so ein kleines Fenster ploppt dann auf. Dann bist du... Kennst du den RPG-Maker? Nie Interesse dafür gehabt. Ja, aber es sieht haargenau so aus eigentlich. Okay. Weil du bist ein kleiner Yoda, den kannst du dann mit den Pfeiltasten durch die Gegend steuern. Und es ist ein grauenhafter Müll. Sowas würde heutzutage für 6 Euro in irgendeinem Handyshop landen. Okay. Ja. Sowas würde heutzutage Leute auf ihrem Handy spielen, das könntest du dann im Google Play Store für so 7 Euro runterladen. So sieht das aus. Und dann gibt es natürlich das obligatorische Star Wars Monopoly. Es gibt von allen Monopoly. Ja, natürlich. Dann gibt's das anscheinend großartig, ich keine Ahnung, ich hab's nie gespielt, X-Wing vs. TIE Fighter. Das habe ich nie gespielt, weiß ich gar nicht, wie das ist. Zu dem Zeitpunkt war mein Rechner so beschissen, dass ich das nie gespielt habe. Das soll aber von diesen Star Wars Dingern das Beste gewesen sein. Gut, TIE Fighter haben wir jetzt übersprungen. Das ist schuld, dass ich so ein totaler Fan vom Imperium geworden bin. Warum? Interessant, ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie war das Imperium... Ja, die haben halt die geileren Schiffe. Das ist halt... Ja, das ist wahr. Ja gut, Millennium Falcon schön und gut, aber Sternzerstörer... Ja, hallo? Und interessanterweise ist TIE Fighter das Spiel, wo man als allererstes... Ich glaube, es ist auch das erste Mal erwähnt worden. Nee, ich glaube, das war Timothy Zahn, der es eingeführt hat. Aber Coruscant sieht man tatsächlich zum allerersten Mal in TIE Fighter. Oh, okay. Ja gut, ich hab keine Ahnung. Es ist, glaube ich, auch wieder so ab rumfliegen, wie bei Wing Commander und halt Missionen machen, Sachen ab, kaputt schießen und so weiter. Also es ist im Prinzip, eigentlich ist es ein Wing Commander-Klon. Kann man fast sagen, oder? Das werden die Fans nicht gerne hören, aber wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Ja, es ist aber anders, weil bei Wing Commander halt schon sehr Arcade-mäßig war. Also TIE Fighter war für die damalige Zeit doch ziemlich simulationsmäßig. Ja, aber ich schätze mal jetzt nicht so großartig simulationsmäßig wie drücke den Schalter, damit das passiert. Ja, gut. Den Schalter, also es ist kein Star Citizen, sagen wir es mal so. Also hier noch hier Star Wars Rebellion, das kenne ich gar nicht. Das sagt mir gar nichts. Das habe ich sogar, aber ich bin zu blöd für dieses Spiel. Und was? Wie war das nochmal aufgebaut? Ich glaube, ich erinnere mich dran. War das nicht so, du hast so einen riesengroßen Bildschirm gehabt? So einen ganz kleinen Ausschnitt mit der Spielgrafik und dann konntest du irgendwas eintippen und dann haben sich die Figuren bewegt. War das nicht irgendwie sowas? Du hast irgendwie die Rebellion gemanagt, aber auf uncoole Art und Weise, deswegen... Also auf langweilige Art und Weise. Ja. Okay. Millennium Falcon, das sagt mir gar nichts. Ja, ich kenne das Ding, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach nur so ein interaktives Millennium Falcon, weil da steht auch Hasbro. Ja, ich schätze mal, das ist so ein interaktives Video-Dingens, dass du da durchlaufen kannst, schätze ich mal. Ja, ich glaube noch nicht mal. Wahrscheinlich einfach nur die Fact-File als, keine Ahnung. Das kann sein, ja. Droidworks habe ich tatsächlich mal von gehört. Lucas Learning, das klingt nach einem Lernspiel. Ja, so ein bisschen, wir bringen den Kindern mithilfe der Droiden ein bisschen Physik bei. Ist das nicht so ein ähnliches, so Incredible Machines, nur in langweilig und mit Droiden? Also ich weiß nicht. Ich würde eher sagen, das ist so Adi. Kennst du das noch? Sagt mir nichts. Adi? Oh, das war grauenhaft. Das war so späte 90er, so irgend so ein extreme hässliche Figur. Das war so ein Lernspiel, das war einfach bäh. Das war Müll. Assi, okay. Ja. Rogue Squadron, das habe ich lang gespielt, und zwar den ersten und zweiten Level davon. Weil der erste Level des Spiels startet nämlich auf Hoth und du musst mit dem kleinen Fighter musst du um die AT-ATs rumfliegen und das Kabel anbinden. Was? Ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe ewig dafür gebraucht. Oh, Factor 5, die kennen wir noch. Ja, aber ich habe ewig dafür gebraucht, wie ich das hingekriegt habe. Gegründet und danach, in Köln. Und danach musstest du mit einem TIE Fighter... Musstest du dann durch. Ne, mit dem X-Wing. Musstest du dann durch so Schluchten fliegen und dann irgendwelche Sachen kaputt. Also, es war grauenhaft schwer und total beschissen zu steuern. Aber ich hab's gespielt. Man hatte ja nichts anderes damals. Ich bin Macher. Interessant. Behind the Magic sagt mir auch nichts, aber ich schätze mal, das ist so ein. Also, Behind the Magic habe ich zusammen mit dem anderen. Das ist im Prinzip, Also heute wäre es die Bonus-DVD. Okay. Letzten Endes ist das sowas. Also, ne, du hast halt eben... Also Facts und Bilder und ja, so weiter. Genau. Ja, alles klar, gut. Oh, Episode 1 Racer, das habe ich gern gespielt. Das habe ich tatsächlich deswegen zweimal, weil ich es einmal in diesem Doppelset mit Behind the Magic, weil ich wollte Behind the Magic zu Episode 1 haben. Und ich habe es einmal so gespielt. Das war ziemlich cool für die damalige Zeit eigentlich. Ich habe das damals bei einem Aber warum schreiben die Dreamcast N64 Game Boy Color? Weil ich habe es definitiv für den PC. Ja, für PC gab es das auch, das weiß ich. Weil ich hatte das auch für PC, aber ich habe es damals bei einem alten Freund damals immer gespielt. Muss dir vorstellen, der hatte so einen kleinen viereckigen Fernseher, ne? Und Okay. da waren wir vier Leute in seinem Zimmer und haben alle Episode 1 Racer gespielt. Und das hatte nämlich so einen 4-Player-Modus. Das war richtig cool. Das hat richtig Fun gemacht, das Ding. Und das Okay. hatte das beste Hauptmenü überhaupt. Hey. Richtig, ja, genau. Und die ganze Zeit, das war der, dieser komische Schrotthändler aus Episode 1 war das die ganze Zeit. Warte. Ja, warte, das war ein cooles Spiel. Das hatte richtig geile Strecken. Ey, das hat echt Fun gemacht, das Ding. Das war richtig cool. Die dunkle Bedrohung, das habe ich durchgespielt. Ja, guck doch, man will unbedingt hochgucken. Das war das Einzige, was mich total genervt hat. Ja, das war so ein komisches von oben an sich. Das war ziemlich Ja, strange, das Ding. das habe ich auch ziemlich lang, aber es ist ab einem gewissen Punkt war es mir zu schwer. Ich glaube, als ich das erste Mal auf Darth Maul getroffen bin, oder habe ich es doch durchgespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe Das die habe ich dunkle tatsächlich aber Bedrohung auch noch. durchgespielt. Ich hab das echt durchgespielt damals auf dem PC. Das war. Boah, war das schlecht. Man war irgendwie schmerzfreier damals. Ja, man war sehr, sehr viel schmerzfrei. Also das Spiel war übel schlecht, einfach nur. Es war kein besonders gutes Spiel. Es hatte so komische Plattformsequenzen, die extrem beschissen zu steuern waren, weil du andauernd runtergefallen bist, weil du nicht einschätzen konntest, wie du irgendwo draufspringen konntest. Es funktionierte einfach nicht. Es war Okay. einfach absolut grauenhaft. Aber man konnte Jar Jar Binks stundenlang umbringen. Das war lustig. Stundenlang ihn niedergesäbelt. Das war sehr schön. Dann gab es ein Add-on zu Dark Forces 2, also zu Jedi Knight, und zwar Jedi Knight Mysteries of the Sith. Das habe ich nie richtig gespielt, irgendwie. Soll auch Ja. nicht so gut gewesen sein, habe ich gehört. War das nicht dieses mit dem Typen, der so komisch aussieht? Es war eine Frau. Ah, nee, dann war das das gar nicht. Nee, das war eine Frau. Da hast du eine Frau Ja, das, gespielt was ich und. jetzt meine, war, glaube ich, das nächste, was danach Ja, kommt. Das war, glaube ich, Jedi Knight 2. und am Anfang wurde dann. Wurde die Basis, bei der du bist, wurde angegriffen. Es war. Dann hast du einen Rancor bekämpft, aber Ja, war doch, ziemlich ich strange. habe das, glaube ich, sogar durchgespielt damals. Es war ziemlich strange. Also, ich fand es nicht so gut wie Jedi Knight 1. Es war ziemlich meh. X-Wing Alliance habe ich nie gespielt, weiß ich auch nicht, was das ist. Ja, das ist dasselbe im Prinzip wie X-Wing, oder? Ich glaube ja. Ja, das hört sich auch an wie so ein Das ist die X-Wing, was ich tatsächlich X-Wing-Reihe, kenne. ja. Aber nie gespielt. Oh, ein Spiel, was bestimmt jeder gespielt hat. Math Jabba's Game Galaxy. Ach, stundenlang, hör mal. Stundenlang, ja, das klingt eindeutig nach einem Lernspiel. Ja, Obi-Wans Adventure, das. das ist so, also ne, die Leute vergessen halt, also 2015 war es halt so, dass du auf jeder Cornflakes-Packung oder auf Orangen hast du Star Wars gehabt. Das war 99, 2000 genau dasselbe. Ja, das stimmt. Du hast halt, Star Wars war überall. Ja, anscheinend auch ein ziemlich viel Mistspiel. Oh ja. Obi-Wans Adventure ist vermutlich dasselbe wie Yoda's Stories, schätze ich mal. Ja, Gameboy, also nie gespielt. Gameboy Color. Dann Anakin Speedway Build and Drive, aber das ist ein Lernspiel. Episode 1 Jedi Power Battles, das soll richtig scheiße gewesen sein, habe ich gehört. Gameboy Advanced Dreamcast. Nie gespielt. Das Warum dann. wohl? Ja. Force Commander, das hatte ich. Das war dieses Strategiespiel, was ich meinte. Das Das war war. übelste Scheiße. Boah, war das schlecht. Das waren, glaube ich, das war Force Commander war, glaube ich, das, wo du Droiden hattest, die Holz abgebaut haben, um Richtig, ja. Ressourcen. Richtig, richtig, ja. Ja. Nee, das war was anderes. Das war dann Galactic Battlegrounds. Force Commander Okay. war wirklich, du hattest so einen kleinen Ausschnitt mit Spiel und der restliche Bildschirm war ausgefüllt mit einem riesengroßen Kontrollbildschirm. Ja, aber du hattest bei Force Commander, war das nicht da, wo du dieses Rage Against the Machine Star Wars Imperial March Ding hattest? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war So extrem dieses kacke. da, wo das irgendwie mit E-Gitarren gespielt wurde. Keine Ahnung, ich weiß es Das war echt bei nicht mehr. Force Commander. Ich weiß es nicht mehr. Battle for Naboo, davon habe ich nur gehört. Das war im Prinzip ein, du bist in irgendeinem Fahrzeug, fährst durch irgendwelche Dinge und ballerst alles kaputt. Spiel. Ja, wieder Factor 5, also im Prinzip wie Rogue Squadron. War so richtig kacke gewesen sein. Genauso wie Starfighter, das war dann zu Episode 1, wo du mit dem Starfighter, das aus Episode 1 durch die Gegend geflogen bist. Ja, grauenvoll. Demolition habe ich nie gehört von. Was um alles in der. Ja, gut, die Dreamcast hatte eh kein Mensch gespielt. Galactic Battlegrounds, das war im Prinzip Age of Empires 2, eine Mod, damit du danach alles so aussieht wie aus Star Wars. Okay, interessant. Das gibt's auch ziemlich billig für 1 oder 2 Euro, wenn es im Angebot ist irgendwo. Entweder bei Good Old Games oder bei Steam. Auf jeden Fall war das im Prinzip Age of Empires, nur mit einer Skin-Mod. Das war ziemlich bläh. Dirk. Da gab's Rogue Squadron 2, davon wusste ich gar nicht. Für den Gamecube, alles klar, gut. Ja. Yay. Super. Das ist übrigens der Grund, warum alle Welt als noch nicht bekannt war. Also, es ist ja von der Star Wars Story erstmal nur Rogue One. Und kein Mensch wusste, worum es ging. Da haben sie ja alle gedacht, es ging um X-Wings. Ja. Wegen diesem Rogue, weil Rogue Squadron ist eigentlich die Staffel von Wedge Antilles. Richtig, ja. Super Bombard Racing, auch wieder so ein Lernspiel. Episode 2, Attack of the Clones, ein Spiel von Game Boy Advance. Nie gespielt. Racer Revenge, auch nie gehört. The Clone Wars, das war das gab's doch für den PC. Das war zu der Serie damals, dieses ein ziemlich mieses Prügelspiel. Echt? Das gab's im PC? Ja. Das war ein ziemlich mieses Prügelspiel. Bounty Hunter, das kenne ich noch. Oh, das Jedi Starfighter übersprungen. Ja, die hat es nie gehört davon. So. Bounty Hunter, nie Bounty gespielt. Hunter kenne ich noch. Aber das sind alles so diese Konsolentitel, die kenne ich nicht. Ja, das gibt's jetzt auch als HD-Remake für die PS4. Unter anderem, das ist, du spielst, wie es halt heißt, Bounty Hunter, wen spielst du da wohl? Boba Fett spielst du da? Das soll echt okay gewesen sein, habe ich gehört. Und dann kommt ein Spiel, mit dem ich verdammt viel Zeit verbracht habe in meiner Jugend. Das war Jedi Knight 2 Jedi Outcast. War das mit diesen ganz schlecht gespielten Szenen? Mit dem Typen, der irgendwie so böse war und einfach nur schlecht angemalt war? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Jedi Knight 2 war richtig geil. Von ja, das Raven. Spiel war geil, aber... Raven Software, ja, das war richtig geil, ja. Ich glaube, das ist das mit diesen fürchterlichen... Ja, es war halt allererstes Mal so 3D-Sequenzen. Es war ein komplettes 3D-Spiel, aber es war richtig gut. Das war auch der dritte Teil mit der Reihe um Cal Katan. Ah. Der ist ja auch nicht mehr Kanon, glaube ich, oder? Nee. Das war echt gut. Das war ein Shooter, war von Raven Software. Das waren die Leute, die... Nee, nicht Wolfenstein gemacht damals? Ja, ich glaube, die haben Wolfenstein gemacht. Das kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die haben halt einen richtig coolen Shooter abgeliefert damit. War voll cool, aber sobald du das Laserschwert hattest, habe ich nichts anderes mehr benutzt. Niemand. Weil das war halt echt cool. Die New Droid Army, nie gehört. Obi-Wan, ein Xbox-Spiel, auch nie gehört. Lethal Alliance, sagt mir gar nichts. Kam für die PSP, okay. Dann Jedi Knight Jedi Academy, das war geil. Das war richtig gut. Da hast du zum allerersten Mal nicht Cal Katan gespielt, sondern einen Schüler, den du dir am Anfang selbst zusammenbasteln konntest. Okay. Weißt du das nicht mehr bei Jedi Academy? Ich versuche immer noch rauszufinden, welches diese total schlecht gespielten Dinger waren. Da war das doch. Ich glaube, das war Jedi Knight 1, oder? Ja, Jedi Knight 1 war das mit den Realschauspielern. Oh, das war schlecht. Das war richtig übel, ja. Ja, der Rest war ja dann 3D. Also Jedi Academy ist für mich tatsächlich das beste Jedi Knight, finde ich, weil das war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, du wurdest ja als Padawan sozusagen auf Missionen geschickt. Mhm. Und da kommt ja dein Lieblingszitat her. Ja, richtig, ja. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Du spürst doch immer eine Erschütterung der Macht. So gut gewesen. Das ist echt. Es war wirklich ein geiles Spiel. Es war richtig gut. Es war auch bockschwer, aber es war voll geil. Die haben auch auf die Fans gehört, dann haben dann gesagt, ja, wir wollen mehr Lichtschwertkämpfe. Du hattest so gut wie nur noch Lichtschwertkämpfe. Ja, das Spiel hat man nur mit Lichtschwert gespielt. Ja, es war so gut, aber nur. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war das, meiner Meinung nach, das Beste. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Wenn ich gerade versucht rauszufinden, was das schlecht gespielte war, dann war das Erste. Weil das war... Ja, sie haben sich ja schön Mühe gegeben, aber es hatte etwas von einem schlechten Fanfilm. Ja, ja. Flight of the Falcon, Game of Advance kenne ich nicht. Battle of Endor sagt mir auch nichts. Doch, warte mal, es sagt mir sogar irgendwas. Bin mir nur nicht sicher, was es war. Auf jeden Fall, ja, es sagt mir. Galaxies kenne ich nicht. Doch, das habe ich kurz gespielt. Das war dieses erste MMO. Nee, Moment, das ist es gar nicht. Wieso steht hier Echtzeitstrategiespiel? Ich weiß gar nicht, was Galaxies war. Star Wars Galaxies war doch ein Empire Divided. Nee, es war ein MMORPG für Windows, ja, natürlich. Es war MMORPG, richtig. Das habe ich nie gespielt. Ich habe nur Videos darüber gesehen. Das soll nicht sonderlich gut gewesen sein damals. Es war nicht so schlecht. Und es hat vor allen Dingen nicht damit fange ich jetzt gar nicht erst an. Mit was? Das hat vor allen Dingen nicht 3.500 Jahre vor der eigentlichen Zeit gespielt. Das ist irgendwie... Aber da werden wir ja gleich noch zu kommen. Dann haben wir das großartige Republic Commando. Das ist war sehr, sehr cool gewesen eigentlich. Echt guter Shooter, ja. Das war ein echt cooler Ego-Shooter. Da ging es um so eine Gruppe von Klonkriegern. Mhm. Da war jeder so Spezialist und da hast du die so mit Befehlen so hin und her geschickt. Ja, aber es ausnahmsweise mal nicht nur um Jedis ging. Also das... Richtig, ja. Aber das war richtig geil, das Ding. Das war ein echt cooler Shooter. Hat auch Spaß gemacht, ohne Ende. Mhm. Rogue Squadron 3, okay. Okay. Nie gehört. Dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Knights of the Old Republic. Jein. Also auf der einen Seite als Spiel saumäßig geil, klar, hat auch richtig Spaß gemacht. Aber das war irgendwie kein Star Wars. Ich weiß nicht, weil es 3.500 oder Jahre vor Battle von Yavin spielt. Also das war irgendwie... 4.000. 4.000? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich fand das irgendwie lächerlich. Ganz ehrlich. Also das spielt irgendwie zigtausend Jahre und nur deswegen, weil sie keine Rechte hatten. Das hat mich absolut nicht gestört. Also ich fand das total richtig gut. Ich weiß noch, ich habe das damals bei dem damaligen Freund meiner Mutter habe ich das gespielt. Da habe ich mich bei ihm am PC einquartiert. Da habe ich gespielt und gespielt und gespielt und gespielt. Und dann kam irgendwann meine Mutter an und so, oh, bist du etwa schon wach? So, ja, ich bin schon wach. Ich bin schon wach. Mhm. Das war ein verdammt gutes Spiel. Da konntest du auch entweder der netteste Mensch der Welt oder das größte Arschloch der Galaxis sein. Jupp. Es war richtig geil. Auch richtig gut. Gibt's auch mittlerweile ziemlich günstig bei Steam. Ich habe das damals gespielt. Also, wie gesagt, als Spiel saumäßig geil, sage ich überhaupt nichts gegen, aber mich hat als Star Wars-Fan gestört, dass es halt, spielt halt tausende von Jahren vor Battle von Yavin und ist im Prinzip dasselbe in Grün. Ich hab's nie gestört, eigentlich. Ja. Battle von Yavin gab es sogar ein Spiel dazu, das kenne ich gar nicht. Hast du das gespielt? Hat das irgendwie, habe ich nie was von gehört, ehrlich gesagt. Hey, für Windows? Interessant. Anscheinend. Keine Ahnung. Es war eine Weltraum-Simulation. Ah, okay. Okay. Ihr gehört. Ja, dann kommen wir zu dem Spiel, wo ich überhaupt kein Fan bin, und zwar Battlefront. Es ist das erste Star Wars Battle. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Auf der PS2 habe ich das damals gespielt, weil das war nämlich die einzige Version mit einer Story tatsächlich. Hab's durchgespielt, hab's danach wieder weggegeben. Also es war okay, war kein besonders gutes Spiel meines Erachtens. Viele sagen ja, dass der zweite Teil davon eines der besten Spiele überhaupt ist, aber ich fand Battlefront nie gut. Ja. Naja. Es ist halt ein Multiplayer. Ich mag keinen Multiplayer. Ich auch nicht. Deswegen brauchen wir da also Ego-Shooter ja, aber keine besonders tolle Story, nichts Ausgereiftes und es nervt. Also, ja. Und auch in Teil 2, das ist im Prinzip von Schlacht zu Schlacht hüpfen, das ist keine Story. Das ist Botspielen. Das ist langweilig. Ja. Dann kommen wir aber zu Knights of the Republic 2, was richtig gut war. Nie gespielt. Also, was? Ich hab's zwar, aber ich hab's irgendwie nie geschafft, das weiter als bis zum Anfang. Gibt's mittlerweile ein Anniversary-Patch mit Achievements und verbesserten Sachen drin und da kannst du eine Mod reinbauen, dass alle Sachen, die vorher rausgekattet wurden, haben Leute wieder ins Spiel implementiert. Voll gut. Okay. Also das Spiel ist auch richtig gut, da kannst du auch stundenlang drin versenken. Die Rache der Sith ist ein sehr gutes Spiel. Warum das hier für Advance und Mobiltelefon angepriesen wird, weiß ich nicht. Ja, habe ich nie in die Finger gekriegt, weil ich kein Konsolenspieler bin, aber ich weiß, es gibt ein böses Ende. Ja, richtig, ja. Die Rache der Sith gibt es für die PlayStation 2, habe ich das damals gespielt. Ja. Das war ein geiles Spiel. Das war ein richtig, richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Da gab es tatsächlich ein böses Ende, wo du am Ende tatsächlich der richtig miese Bastard sein kannst. Ja. Aber das war richtig gut damals. Das hab ich gern gespielt. Dann kommen wir zu deiner Leidenschaft, die Lego Star Wars Spiele. Ich habe das erste Lego Star Wars nie gespielt. Das erste Lego Star Wars sind, glaube ich, die. Sind das nicht die. Es fängt, glaube ich, tatsächlich mit den ersten Filmen an. Also mit der Prequel-Trilogie. Und erst dann kommt die Klasse. Also die klassischen Star Wars Filme. Also. Episode 4 bis 6 ist, glaube ich, erst Teil 2. Richtig, ja. Ich habe das damals auf einem Gameboy-Emulator gespielt. Habe ich auch. Aber nur das hat total einen Spaß gemacht. Ja, ich und war halt auf Fan PC von. Super. Ich war da nie Fan von diesen Lego Star Wars Spielen irgendwie bis zu Teil 3. Ja, ja. Ja, dann gab es ja noch den zweiten Teil. Der hat dann, glaube ich, Teil 1 und Teil 2 miteinander verwoben. Ja, die komplette Saga gab es dann später, stimmt, ja. Ja, im Prinzip ist die komplette Saga Teil 1 und Teil 2 als Mischung. Also, ne? Lego Star Wars, das Videospiel, ist halt Episode 1 bis 3 und Lego Star Wars 2 ist Episode 4 bis 6. Richtig. Es gibt übrigens. Und die komplette Saga ist es ja nicht mehr, ne? Ja, richtig, ja. Es gibt ja übrigens auf der Konsole gibt es für Lego Star Wars ein Achievement, wenn du Jar Jar Binks 20 Mal umbringst. Ah. Cool. Da gibt es ein Achievement für, was ich sehr lustig finde. Dann kommen wir zu dem Spiel, Wo wir uns immer wieder streiten, weil ich bis heute sage, dass es eines der schlechtesten Spiele ist von Star Wars, die es gibt. Ich fand's geil. Und zwar Empire at War. Ich war davon enttäuscht. Vor allem mit den ganzen Mods, die es dazu gibt. Weil es gibt ja alle möglichen Mods, dass du so ziemlich jede Ära irgendwie reinmodden kannst. Ich bin kein Fan von Mods. Ich mag keine Mods. Ne, das ist sehr, sehr cool. Also ich persönlich hatte meinen Spaß damit. Ich war enttäuscht. Ich habe mich da richtig drauf eingelassen, ich habe mich richtig drauf gefreut. Habe das Spiel angefangen und ich fand es erstens bläh und zweitens furchtbar langweilig irgendwie. Bin nicht reingekommen, hatte ich keinen Spaß mit. Absolut nicht. Ich hätte es echt gern gespielt, ich habe mich da echt drauf eingelassen und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Okay. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr cool. Ja, storymäßig, ja. Belanglos natürlich. Also es hat ja eigentlich keine komplett Story. Aber ich hatte Spaß damit. Aber es war. Das Einzige, was ich lustig fand, ist, dass du da mit dem Todesstern im Prinzip alle Planeten wegbomben konntest. Ja, was ja eigentlich Quatsch ist, ne? Also du schneidest dir damit ins eigene Fleisch. Richtig, und komplett, aber es ging. Die Galaxie ist halt ein bisschen klein eigentlich, aber naja, was auch. Ja, und die Echtzeitkämpfe waren okay, die im Weltraum sahen cool aus, die am Boden waren Ich sag mal so, Empire at War, wenn man halt bedenkt, das Imperium hatte auf dem Zenit seiner Macht 25.000 Sternzerstörer. Ja, stimmt. Also, ne, das ist halt ein bisschen was anderes. Also, da kriegt man aber in den Filmen eh nichts von mit. Ja, das stimmt allerdings, ja. Battlefield Renegade Squadron, das war okay, das war ein Ego-Shooter. Also, Lego Star Wars, die komplette Saga, ist im Prinzip nur ein Bundle. Ja, ich weiß gar nicht, warum das. Bundle. Und ein Grafik-Update, glaube ich, von der. Ein bisschen, ja, ja, ja. Ein bisschen. Wie gesagt, Battlefront Renegade Squadron, das ist ein Ego-Shooter, Third-Person-Shooter für die PSP. Der war okay. Hat mich nicht interessiert. Hab ich mal gespielt, war okay. War echt nett. Okay. Hab mal spielen können. The Force Unleashed ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich hab's, mein Problem war halt so ein bisschen, also ich hatte meinen Spaß damit. Hab den Controller fast zerstört, als man diesen scheiß Sternzerstörer runterholen musste. Achso, wobei, ja, das war ein bisschen dämlich. Ich hab's auch PC gespielt, ohne Controller damals. Ja, also so auch ohne Controller. Ich hab's damals auch ohne Controller gespielt. Ich hab's dann nochmal mit Xbox-Controller probiert und dann geht's wunderbar. Also, ja, mit Controller machst du einfach die zwei Sticks nach unten, nach links, nach rechts, und das ist super. Aber mit PC, da musst du die Maus nach unten ziehen, ja, und ja, gleichzeitig. Ja, nur noch. Oh, das war so furchtbar. Das kam also, übrigens. Das kam als allererstes nur für die Konsolen raus, weil die damals gesagt haben, oh, das Spiel ist so dermaßen intensiv, da brauchst du 15 PCs fürs, um es überhaupt zum Laufen zu bringen. Völliger Quatsch. Ja, und das kam circa 2 Jahre später oder so für den PC raus. Ja. Das gab es als allererstes für die PS3. Es gab auch in einer anderen Version für die PS2, für den Nintendo DS und für die PSP. Das sind zwei komplett andere, also es sind komplett andere Versionen gegenüber dem PC und der PS3-Version. Okay. Lustigerweise. Ist egal. Ja, da kamen dann auch Bücher zu raus, aber die gab es auch zu Kalkatan und so weiter. Also wenn man damit jetzt anfängt, dann. Ja. Ich hab sogar den Comic hier stehen zu The Force Unleashed. Ja. Der erzählt die komplette Story eigentlich von dem Spiel. Der war. Also ich mochte das Spiel, es war ziemlich cool. Ja, warum nicht, ne? Lightsaber Duels habe ich nie gespielt, keine Ahnung. The Clone Wars Jedi Alliance nicht gespielt. The Clone Wars Republic Heroes. Ja, das war auch wieder so ein The Clone Wars Spiel, war auch nicht sonderlich gut, habe ich gehört. Ich habe es auch nie in die Finger gekriegt. Ich glaube, das gibt's tatsächlich sogar für den PC. Ja, es gibt's auch für den PC, richtig. Nie gespielt. Battlefront Elite Squadron habe ich auch nie gespielt. The Force Unleashed 2 habe ich gespielt. Da habe ich mich sogar richtig drauf gefreut. Als es rauskam, habe ich das gespielt und war komplett enttäuscht, weil das Spiel ein kompletter Rehash ist von Teil 1. Ich habe mit Force Unleashed so ein bisschen das Problem, dass es halt. So die Schauplätze haben mich so ein bisschen genervt. Also, ne? Also ich fand es im ersten Teil cool, weil du auf dem Todesstern warst, der noch gebaut wurde. Das fand ich nett. Ja, das hatte ich mal bis zu dem Zeitpunkt. Das kommt ja erst zum Schluss, aber der Anfang spielt halt im Star Wars Märzenich. Ja, und, das ist halt so ein komischen Dschungelplaneten, der mir so auf die Nerven ging. Das stimmt. Und du hast da absolut keinen Bock drauf und du willst eigentlich gegen Stormtrooper kämpfen und du kämpfst mal wieder gegen irgendwelche Schmuggler, was keine Sau interessiert. Ja, dann gegen irgendwelche komischen Insektenviecher und bei sich. Aber Force Unleashed 2 war ich relativ enttäuscht von, weil es hat den Charakter, den du da hattest, der heißt übrigens Starkiller, was ich sehr lustig fand, weil der so sollte eigentlich Luke Skywalker heißen. Ja, so hieß der über einen langen Zeitraum des Filmens. Ja, ja. Irgendwann, hello, I'm Luke Starkiller, I'm here to rescue you, wo er den Helm abnimmt. Das haben die tatsächlich so auch, nee, das hat sich dann geändert. Ah, okay. Ja, okay. Ja, und er heißt halt Starkiller und die haben ihn so dermaßen overpowered im zweiten Teil, dass du meinen könntest, der könnte im Prinzip mit allen Leuten aufnehmen. Deswegen ist vollkommen wurscht. Deswegen ist bei The Force Awakens Starkiller Base keine Anspielung auf The Force Unleashed, sondern tatsächlich auf das Original. Ja, richtig. Was ich aber sehr cool fand, The Force Unleashed war von der Story her so gut, dass sie das in den damaligen Kanon sogar aufgenommen haben. Ja. Das war in den damaligen Kanon tatsächlich drin. Das war ziemlich witzig, fand ich. Das war Kyle Katarn auch. Das war The Old Republic damals auch. Ja. Naja. Also ja, und The Force Unleashed 2 hatte ein beschissenes, offenes Ende. Also aber zum damaligen Zeitpunkt war das Thema Kanon. Also es gibt ja diese Riesendiskussion über den Disney-Kanon und so weiter. Im Prinzip ist es jetzt geordneter, als es damals gewesen ist. Weil damals gab es dann den eigentlichen Filmkanon, wo George Lucas sich eigentlich nur dran orientiert hat, weil den hat es nicht interessiert, was in den Büchern stand. Das stimmt. Beste Beispiel war, in den Timothy Zahn-Büchern steht halt drin, Darth Vader hat seine rechte Hand halt verloren, weil der Imperator sauer gewesen ist, weil der erste Todesstern zerstört worden ist. Ja, dann dreht er Episode 2 und wir sehen, Count Dooku haut ihm halt die Hand ab. Hat er nicht, hat ihn absolut nicht interessiert, was in den Büchern stand. Ja, das stimmt. Ja, der hat sich nur an seinen eigenen Ding gehalten. Ja, ja. Es gab halt den Filmkanon, dann gab es das Expand Universe in den Büchern, dann gab es die Comics, dann gab es die Comics plus Spiele und also das ist alles sehr, sehr konfus gewesen damals. Das stimmt allerdings, ja. Und bei The Forge Unleashed 2 hatte ein ziemlich mieses, offenes Ende, aber das hatte das wohl beste DLC überhaupt. Das gab's nur für die Konsole, das DLC. Du warst auf Endor. Und durftest Ewoks killen. Da war und durftest, was, ja. Ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo du dann auf Endor warst und dann durftest du dann Ewoks killen und hast Jui als Schutzschild benutzt, weil Han auf dich geschossen hat. Und hast danach Han in dem AT-AT elektrisiert und gekillt. Okay. Und dann der Endfight in den Dingen war gegen Leia. Die mit einem Lichtschwert bewaffnet war. Das war ein ziemlich geiles DLC. Ja. Gab's aber nur für die Konsole leider. Gibt's auch keine Möglichkeit, das auf dem PC zu spielen. Haben wir schon viele Leute versucht zu modden oder so. Funktioniert leider nicht. Ich hasse Konsolen-Exklusivkram. Ich hasse generell Exklusivkram, aber das ist halt... Also nicht nur Konsole, also wenn etwas... Macht's halt für alle. Also wenn ihr das Spiel schon für alles rausbringt, warum macht ihr dein Content nur für leider ist das Spiel so dermaßen gefloppt. Davon wird es nie wieder was geben. Nee, das ist vorbei. Ja, das sowieso nicht, aber... Dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele, Lieblings-Online-Rollenspiele tatsächlich, ist The Old Republic. Ich habe sehr, sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt mit The Old Republic. Habe ich heute sogar noch, weil ich schmeiß das tatsächlich ab und zu mal wieder an und spiele die Storys immer weiter, die wir spielen können. Weil es ist eigentlich, du kommst alleine durch die Storys, weil es ist ein Singleplayer-Spiel mit Online-Anbindung. Ja, ich, wie gesagt, es ist halt Star Wars in grün. Und ja. Tausende von Jahren davor versetzt und ich mag es einfach nicht. Also als Spiel meinetwegen, aber ich mag so, dass es dahinter steckt. Es ist ja halt dieses typische MMO-Combat. Also halt Taste drücken, Taste drücken, Taste drücken. Aber das Spiel macht, also motiviert einen unheimlich, weil die Storys halt so cool sind. Erstens ist alles großartig vertont. Auch auf Deutsch sehr, sehr gut vertont. Und zweitens ist es halt unglaublich cool, weil ich bin halt, meistens spiele ich halt immer nur die böse Seite. Die Guten meine ich natürlich. Das Imperium. Wollte schon sagen, hä? Ich spiele immer nur das Imperium. Ja, auch das so eine interessante. So, das erste galaktische Imperium brüllt halt der Imperator. Es gab auch das Sith-Imperium und das ist halt, naja, ein bisschen seltsam. Ja, das ist halt cool, weil du kannst selbst als Imperialer, kannst du wirklich der liebste und netteste Mensch überhaupt sein. Ja. Oder du machst es so wie ich und dann heißt es, hey, ich bin hier nur als ich stehe nur daneben. Der Typ, ich kenne den gar nicht. Puh, halt die Klappe. Und kannst den einfach erschießen. Finde ich super. Oh. Finde ich absolut großartig. Oder du machst das Spiel sogar damit schwerer, weil es gab nämlich einen Kampf, das weiß ich noch, in der Story von dem Sith, da gab es einen Kampf, den hättest du komplett übersprungen, wenn du dem lieb geantwortet hättest. Aber ich habe ihn direkt angegriffen. Und hab mir das Spiel so damit schwerer gemacht. Also es zeigt, also so dieses Old Republic, das zeigt halt so wie inkonsistent oder wie stagnierend halt die alte Republik wohl angeblich war, also zumindest in dieser Story, weil du hast irgendwas spielt mal wieder 2.500 Jahre vorher, glaube ich, oder 1.500 oder 2.500, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Warte mal, steht das nicht hier sogar? Nee, steht nicht. Und ja... Interessanterweise, die Familie Valorum existiert schon, dann die Familie Organa existiert schon. Ja. Also, und die Technologie ist im Prinzip dieselbe. Also die haben sich irgendwie innerhalb von 2.500 Jahren haben die sich technologisch offenbar überhaupt nicht fortentwickelt. Ja, die ist komisch. Bisschen halt. Aber ich finde es ziemlich cool. Ich spiele es auch heute noch kennen, aber es ist mittlerweile echt Free-to-Play. Du musst halt, wenn du für einige Sachen, es ist ein bisschen beschissen, weil da findest du richtig guten Loot, dann kannst du ihn nicht benutzen, weil dran steht, du brauchst das Addon, um das benutzen zu können. Egal, ich komme trotzdem weiter. Du kommst trotzdem durch das Spiel durch, wunderbar. Also ich find's cool. Ich spiele die echt gerne. Aber ab und zu hau ich mir das echt mal wieder rein und fang halt an. Ich finde das Ding großartig. Hm. Da kommen wir zu dem ersten Lego Star Wars Spiel, was ich durchgespielt habe. Das hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Das war jetzt Clone Wars. Ja, es war Clone Wars. Lego Star Wars Episode 3. Aber das fand ich richtig gut. Da war ich extrem überrascht dafür, dass mich das so gefesselt hat irgendwie. Ja. Stundenlang mit dem Lichtschwert alles kaputt gekloppt. Das war voll cool. Das war noch zu dem Zeitpunkt, als mich die Clone Wars Serie nicht so ganz weggehauen hat. Eigentlich. Der Film war furchtbar, den sie damals rausgehauen haben. Ja, also die ersten drei Staffeln von Clone Wars waren scheiße. Aber hinterher wird die Serie richtig geil. Es wird echt von Staffel zu Staffel immer besser, das stimmt allerdings, ja. Star Wars, The Clone Wars, in jeder Folge. Das haben sie zum Glück irgendwann geändert. Zum Schluss haben sie es. Jeder Folge am Anfang, das furchtbar. Es klang einfach grauenvoll, das klang auch billig. Star Wars, The Clone Wars. Kannst du die Frikadelle aus dem Mund nehmen? Ja, das klingt so nach dem Motto so, muss ich das jetzt echt einsprechen? Okay. Ja. Okay, wir machen aber nur einen Take. Ja, irgendwie schon. Klang so. Dann zu einem der die wohl ultimative Beleidigung. Furchtbarsten, beschissensten Spiele überhaupt. Das war Kinect Star Wars. Allererstes Mal, Kinect ist kacke. Kinect war kacke, ist kacke, bleibt kacke. Kinect ist einfach Müll. Es hat nicht funktioniert, es funktioniert bis zum heutigen Tage nicht richtig. Aber Microsoft wollte es halt unbedingt pushen. Weil sie gesagt haben, du bist der Controller. Du musst unbedingt das Ding benutzen. Es ist Müll. Es ist kompletter Müll. Und damit haben sie echt einen Vogel komplett abgeschossen mit Star Wars Kinect. Und interessanterweise, das, was am besten funktionierte, ist die größte Beleidigung für den Star Wars Fan. Ja, das Dance-Ding. Alter, Hass. Mit den furchtbar ungeschriebenen Liedern auf Star Wars aufgebaut. Ja. Boah, es ist grauenhaft. I'm Han Solo. Alter, leck mich, war das scheiße. Da gab's dieses vorherige. Also so, es gibt halt Star Wars-Fans. Mit deiner Hand rumgefuchtelt und da hast du mit so einem so getan, als ob du irgendwie diesen Roboter kaputt. Alter, es war so schlecht. Es war so schlecht. Ja. Und es ist halt. Also ich mag es auch auf Conventions nicht, wenn Leute irgendwie in Stormtrooper-Outfits Tanznummern mit Darth Vader und Stormtroopern machen. Ich finde das nicht cool. Ich finde das... Nee. Dämlich. Das ist das Märzenig unter den Star-Wars-Fans. Ja, stimmt, ja. Commander habe ich nie gespielt. Scheint ein Handyspiel zu sein. Ja, ich habe es mal gespielt. Wie war's? Achso, ja, wir sind ja mittlerweile bei den Kanonen. Also mittlerweile hat... Man sieht es. Mittlerweile hat Disney Star Wars gekauft. Und dann kamen halt die Spiele, die halt wirklich auch zum... Weil ab dem kam das, glaube ich, tatsächlich so, dass das alles wirklich im offiziellen Disney-Kanon halt drin ist. Die haben ja alles rausgeschmissen. Meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, weil wenn du eine neue IP kaufst und also so ein Franchise wie Star Wars übernimmst und dann wirklich planst, weitere Filme zu machen, dann kannst du kein Expanded Universe übernehmen, was aus 800 Romanen, 1500 Comics, was weiß ich, wie vielen Spielen, die wir gerade aus besteht und nee. Aber dennoch haben sie viele Easter Eggs eingebaut in den Film, also in den neuen Film unter anderem, in den neuen beiden. Ja, die sind ja hingegangen und die machen jetzt ein bisschen Rosinenpickerei. Also Thrawn haben sie jetzt wieder in den Kanon reingeholt. Über die Rebels-Serie holen sie andauernd Sachen aus dem ehemaligen, aus Legends, was halt jetzt irgendwie das alte EU ist. Da holen die immer wieder Sachen rein und packen es in den neuen Kanon rein. Das ist ja nicht so, dass die das jetzt nicht machen würden, aber... Und Commander ist halt, so ein Handyspiel... Ja, Pay-to-Play halt, ne? Ja, wie immer. So ein bisschen. Ja, du musst jetzt 8 Stunden warten, bis dein Scheißdreck da fertig gebaut ist, oder du zahlst, oder du machst das mit irgendwelchen Münzen, die du gegen echtes Geld bei uns kaufen kannst. Ja. Interessanterweise scheint es ja Leute zu geben, die das machen, sonst würden sie es ja nicht tun. Ja, das kapiere ich bis heute nicht, ganz ehrlich. Wie das Leute machen können, einfach für so ein Handy-Ding. Da weiß ich nicht, bin ich sauerer auf die Leute, die dafür Geld verlangen, oder bin ich Eigentlich bin ich noch saurer auf die Leute, die dafür Geld bezahlen. Richtig, ja genau. Star Wars, das neue Battlefront, ich hab's... Achso, nee, ich war noch bei diesem Star Wars Battlepot, was ich gar nicht das kenne. Das kenne ich auch nicht, das sieht nach einem Arcade-Spiel aus. Bandai Namco. Das ist ein Arcade-Spiel. Das neue Battlefront... Der größte Fehlkauf, den ich jemals gemacht habe. Es ist wunderschön. Es sieht wunderbar aus. Es ist eins der hübschesten Spiele, die ich je gesehen habe, aber es ist purer Scheißdreck. Und zwar deswegen, weil DICE, man sollte sie deswegen allein schon Scheiß und nicht DICE nennen. Nee, der Spieler möchte keine Story. Ja, genau. Das war die offizielle Aussage von DICE damals. Ja, die Spieler wollen ja keine Story. Die Spieler wollen ja nur Multiplayer. Wir wollten weißt du, alle eine Story. Bloß jeder weil es ein paar Kinder gibt, die einfach zu dämlich sind. Es gibt immer Idioten, und da sage ich wirklich Idioten, die bei GTA die Story nicht spielen. Ja, das stimmt, ja. Denen kannst du auch nicht helfen. Das sind aber keine Zocker, meiner Meinung nach. Das sind einfach, ja, Idioten halt. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein, weil... Denen hat man es halt dann zu verdanken, dass es Star Wars Battlefront gibt und Star Wars Battlefront super aussieht, auch eigentlich eine Zeit lang Spaß macht, aber nichts auf Dauer ist. Und da gibt es dann irgendwie einen Rogue One DLC oder auch teilweise so ein DLC, wo du halt tatsächlich den Todessternangriff fliegen könntest. Also das Fliegen ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, aber die verlangen für die einzelnen Karten allein fast 15 Euro. Ich denke, Alter, was geht ab? Ich habe den Season Pass für 30 Euro. Wie gesagt, ich habe mich total verkauft damals. Ja. Weil ich will dann mal den Todesstern, ich will das dann sehen, geht aber nicht, weil es keine Sau spielt. Ja, weil das Spiel tot ist, es spielt keiner mehr. Und kotzen. Und Bots? Nee, Bots will keiner. Ja, geht ja nicht. Also ich habe da Content, den habe ich noch nie gesehen, weil ich es nicht ans Laufen kriege, weil, keine Ahnung. Spielt keiner. Ja, das ist ziemlich mies eigentlich nur. Also von allein die EA-Preispolitik dazu. Ja, wir geben euch, wir schenken euch erstmal die Beta, ne? Die läuft. Ja, wir haben euer Geld doch schon. Ja, wir haben ja euer Geld schon. Wir schenken euch jetzt erstmal die Beta, ne? Beta könnt ihr alle spielen. Und dann kommt das richtige Spiel raus. Und das Einzige, was sie an der Beta in das richtige Spiel übernommen haben, war eine Karte mehr, eine Waffe mehr. Der Rest war in der fucking Beta. Für das andere Spiel hast du dann 70 Euro gezahlt. Ja? Mit dem Mega Season Pass hast du dann um die 90 Euro gezahlt. Das war halt, wow, fuck you, EA. Ja. Aber interessanterweise erzählt es halt eine Geschichte weiter. Weil da echt? Ist ja ich dachte, das sind nur diese alten Schlachten drauf. Mehr ist ja gar nicht. Nee. Du hast zum Beispiel auch die Schlacht um Jakku. Du siehst im Spiel tatsächlich diesen Todesstern, sag ich schon, den Sternzerstörer abstürzen, durch den Rey später geht im Film. Ah, okay. Cool. Ja, also das ist halt schon so, dass es ist halt im Kanon drin. Weil es ja mit Disney gibt es halt die LucasArts Story Group. Und es wird wirklich aufgepasst, dass alles ja ineinander passt und ineinander greift wirklich. Also alle Bücher, die rauskommen, alle die Rebels-Serie, die alte Clone Wars-Serie ist im Kanon drin, die Spiele, also Star Wars Battlefront ist tatsächlich in diesem Kanon drin. Das Buch zu Battlefront ist auch im Kanon drin. Wobei ich das nur gekauft, aber noch nicht gelesen habe. Ich habe so einige Star Wars Bücher gekauft, aber noch nicht gelesen. Ich komme nicht hinterher mit dem Lesen, aber das hindert mich nicht am Kaufen. Ey, wir haben nur noch zwei Spiele hier drauf. Ja, da gibt es nämlich das in meiner Meinung nach sehr, sehr coole Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ja, erstmal Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, finde ich sehr, sehr geil. Das ist bis jetzt eigentlich das beste Lego Star Wars Spiel. Ja, das ist cool gemacht. Aber es hat halt eben die ganzen Erfahrungen, die sie aus den anderen Lego Star Wars Lego Spielen gesammelt haben. Ja. Also das siehst du wirklich. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und es ist sehr, sehr hübsch. Vor allem es ist sehr, sehr, sehr, sehr hübsch. Für wird da nicht sogar das der rote Arm hübsch. Erklärt? War eigentlich ein Comic. Ich glaube, das wird im Lego Spiel auch erklärt, warum C-3PO den roten Arm hat. Ich weiß es gar nicht, warum er den roten Arm hat. Das mache ich jetzt nicht. Das machen wir ein andermal. Das führt zu weit. Welches Spiel da fehlt denn? Also gut, Star Wars Battlefront 2 steht noch auf der Liste drauf. Der Trailer sieht geil aus und sie scheinen gelernt zu haben, dass man so ein Spiel bitteschön mit Story machen muss. Ja, aber es ist DICE, das heißt, die Story dauert circa 3,5 Stunden. Ist absolut beschissen schlecht vertont und irgendein Charakter geht dir dermaßen auf den Sack in dem Ding. Ja gut, du hast Battlefield 1 nicht gespielt, das fand ich sehr geil. Welches? Viel zu kurz, aber geil. Battlefield 1, dieses erste Weltkrieg. Achso, nee, ich hab mit Battlefield abgeschlossen, ich spiele kein das Battlefield mehr. Das hat Spaß mehr. Gemacht, das hat richtig Spaß gemacht. Ich spiele absolut kein Battlefield mehr. Ich bin von Teil 4 war meiner Meinung nach die absolute Katastrophe, seitdem spiele ich kein Battlefield mehr. Ich habe Spaß an dem Ding gehabt, aber okay, ich liebe es, diesen Typen zu hassen. Was fehlt, ist der angekündigte, was war das, Action-RPG? Stimmt, ja, dieses, da hat man nur auf der letzten Jahr, oder von vorletztes Jahr, auf der E3 hast du einfach nur so einen Typ gesehen, der aus irgendeinem Wüstenplanet aus dem Haus kommt und über. Ja, das wird wohl Tatooine gewesen sein. Ja, und übelst die fette Schlacht. Und das war's, mehr hast du nicht gesehen. Genau. Seitdem nichts mehr gejagt worden. Gar nichts mehr. Also es spielt wohl tatsächlich zur imperialen Zeit, also imperiale Ära. Okay, also ja, mal schauen, vielleicht kommt er zur diesjährigen E3 irgendwas. Mhm. Wäre nicht schlecht. Ja, oder zur Gamescom, wer weiß. Oder zur Gamescom, richtig. Was ich dann wahrscheinlich wegen der Riesenschlange wieder nicht live gucken werde, sondern mir zu Hause gemütlich am Rechner angucke. Richtig. Das ist lustig, da bist du zur Gamescom, guckst dir das aber nicht an, weil ich warte doch keine 3 Stunden auf so ein anderes Spiel. Weil du nicht zum Trailer kommst. Ja. Ja, dann gab es aber auch ein Spiel, was ich sehr, sehr schade finde, dass sie das nicht mehr machen. Das 1313. Das war, das hatte so coole Ambitionen. Das sah nach einem richtig schön dreckigen Star Wars Spiel aus. Richtig schön Star Wars Spiel, also halt in richtig dreckig mit Blut, mit richtig krasser Gewalt drin. Also ja, es ist ja teilweise voll cool. Wenn es um Star Wars geht, es gibt ja so, weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der diese Theorie aufstellt, aber Star Wars ist dann am besten, je weniger Jedi drin auftauchen. Das stimmt. Irgendwie, weil für mich hatten die Prequels, ich bin kein Prequel-Hasser, ja, also die hatten ihre Berechtigung, das war auch okay so. Selbst ein Jar Jar Binks hatte seine Berechtigung für mich. Es war halt Käse, aber auch der Käse gehört dazu, ne? Also da finde ich teilweise Sachen, die auch mich lesen. Auch der Käse gehört zum Wein. Ja. Ja, also mir persönlich ist C-3PO später mehr auf den Sack gegangen als Jar Jar Binks in Episode 2. Ehrlich, den ich am meisten nicht leiden kann, ist Chewie. Ich mag Chewie nicht. Doch, Chewie ist cool. Oh, ich mag Chewie absolut nicht. Bis auf in Teil 7, da war er ziemlich lustig. Was, dir ist kalt? Ernsthaft? Ja, da warst du sehr tapfer. Das war großartig. Oh, da bist du aber sehr tapfer gewesen. Das war klasse. Und wie er abgegangen ist, als Spoiler, Han gestorben ist. Ja. Wenn ihr das bisher nicht wusstet, dann seid ihr selber schuld. Was guckt ihr, was liest? Hört ihr so einen Podcast über Star Wars und habt den 7. Teil nicht gesehen? Dafür ja wohl nicht wahr. Ja. Wow. Hallo? Bist du ja noch da? Oder ja, hast ich jetzt bin noch da. Ich habe gerade voll den Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, wie gesagt. Achso, 13, nee, Star Wars ist halt dann am besten. Genau, jetzt habe ich den Faden wieder. Star Wars ist dann am besten, je weniger Jedis drin vorkamen. Die Prequels hatten einfach zu viele Jedis drin. Und es waren zu viele Jedi-Kämpfe. Und, ja, ich mochte Sith, aber an Rogue One siehst du halt eben, da taucht überhaupt kein Jedi auf. Das stimmt. Also, nein, Darth Vader ist kein Jedi. Nee. Aber selbst der, du hast halt im Prinzip, das war ja kein Lichtschwertkampf. Das war ein Lichtschwertmassaker, was er aber da am Ende anrichtete. Aber das war die beste Szene im kompletten Film. Die dauert aber nur 2 Minuten, richtig. 30 Sekunden oder so. Oder 25. Die Szene war so geil. Ja. Das ist halt, die haben mit der Szene alles wieder wettgemacht, was George Lucas mit ihm in den Prequels angestellt hat. Komplett. Ja, wobei ich nach wie vor unfair finde, dass der Hayden Christensen dafür verantwortlich machen. Nee, an ihm lag's nicht. Es lag einfach an dem furchtbaren Drehbuch, was er da gekriegt hat. Ja, also weil er hat der, teilweise weil echt... niemand dem ollen George gesagt hat, Junge, das ist... Nein! Warum, was machst du da? Nein! Also es gab halt nicht wie in der Originaltrilogie einen Harrison Ford, der gesagt hat, George, you can write this shit, but you can't say it. Richtig. Da gab's halt nur Ja-Sager. Und leider. Und der olle George hatte vor Episode 1 Ewigkeiten keinen Film mehr gemacht. Ja, und er hat halt so dieses, teilweise ist es natürlich auch so, dass das, ich bin ja ein Riesenfan von der Darth Jar Jar Theorie. Nein, bäh. Ja, überleg mal, was für ein geiler Twist das gewesen wäre. Weil nein, das wäre ein dämlicher Twist gewesen. Ne, ich mag die Theorie. Yoda war auch ein Vollidiot, als er ankam, aber er hat es halt einfach übertrieben. Und dann ist er halt davor zurückgeschreckt. Wer weiß. Jetzt sind wir aber vollkommen abgegangen von dem eigentlichen Thema. Natürlich, total. Das kann ich gut. Das ist normal hier. Aber ich habe, also wir haben beide verdammt viele Star Wars Spiele gespielt. Jupp. Viele davon wirklich gut. Manche auch ziemlicher Crap. Aber das hast du halt, wenn du dir, wenn du mal durch die Liste guckst, was es da für Zeug gab. Meine Fresse. Ja, was man sich übrigens auch anschauen kann, ist von JonTron auf YouTube. Der hat auch so ein Star Wars Special gemacht, mehrere Teile dazu. Da hat er auch da hat er echt das Unterirdischste an Unterirdischen rausgebuddelt, was es dafür von Star Wars gab. Ja, guck dir einfach von Virtual Dimensions, da spielen die diese Atari-Spiele. Richtig, ja, aber da gab es auch dieses Star Wars Chess. Was eigentlich richtig cool war, weil die Star Wars Chess-Dinge, wenn du zum Beispiel, du hast halt, ich glaube, der König oder so bei den Imperialen war halt dann der olle Imperator. Palpatine. Richtig. Und Hans-Georg Maria. Und, er heißt tatsächlich Chief. Chief? Also S-H-E-V, glaube ich. Hans-Georg Maria Palpatine finde ich immer noch besser. Ja, Jochen Vader. Jochen Vader. Dann gab's halt, du hast halt ihn als König gespielt und wenn du zum Beispiel auf, keine Ahnung, bist auf C3PO getroffen, hast ihn im Prinzip dann besiegt in dem Schachspiel. Und da gab's so eine Render-Sequenz, da hat dann ihn zum Beispiel zu Tode gesappt. Das ist Battle Chess, glaube ich, gewesen. Ja, das war Battle Chess, richtig. Ja, ja. Das ist richtig cool. Nur allein für die Zwischensequenzen ist das Spiel absolut sehenswert. Nee, Battle Chess ist aber uralt. Das war, haben sie damals mit Star Wars gemacht, das weiß ich noch, genau. Ja, ja. Stand das, auch nicht auf der Liste hier drauf. Nee, aber das habe ich ja noch gesehen. Das war halt, es ist allein nur wenige Zwischensequenzen. Das ist herrlich, wenn du siehst, wie so Darth Vader gegen Chewie, der hackt ihm beide Arme ab und zersägt ihn in zwei Hälften. Ja gut, was hier auf der Liste auch fehlt, sind diese ganzen Flipper. Ja, die Flipper, die interessiert wirklich niemand. Also Flipper-Spiele, glaube ich, nein. War mal eine Zeit lang ein Hype, aber naja. Ja, ich weiß, dass das Flipper einen ganz, ganz großen Hype hatten. Eine ganz, ganz große Zeit. Bei uns aber nur irgendwie. Es kommt drauf an, also die echten, also die Flipper-Spiele meine ich. Ach so. Na? Also nicht die Flipper, Flipper-Spiele. Flipper-Simulationen, auf dem Amiga später war das eine Zeit lang. Ein ziemlicher Virus. Ja, es gab ja noch dieses, das Einzige, was ich noch kenne, ist das von Windows XP, den Flipper. Der war, bin kein Fan von Flippern. Ja. War ich nie, habe ich nie gern gespielt. Ja, würde ich sagen, schließen wir die kleine Runde zu den ganzen Star Wars Spielen ab. Mhm. Ich danke dir, dass du da warst. Ja. Ist ja nicht mehr so oft vorgekommen. Mach dir nichts, irgendwann kriege ich dich nochmal zum zweiten Podcast. Um Gottes Willen. Freue ich mich drauf. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Denkt dran, macht was immer ihr wollt. Aber macht bloß nicht zu viel davon. Macht's gut.